O divino Pai E Thank you. Para ele vivo, quer te dar. Para no me fuera, tome la compostina de amor. Que usted. Yeah. Oh, machen jetzt eine Pause, ungefähr 15 Minuten. Und nachher wir fangen mit der anderen.